Halt! Wohin? Die Kaiserin möchte mit ihrem Sohn spazieren gehen. Sie sagt, sie hat Rudolf 3 Wochen lang nicht mehr gesehen. Der Kronprinz bleibt hier, die Besuche sind nicht gut für ihn. Er ist schon ganz verweichlicht, dem Kind fehlt jede Disziplin. Damit er zum Mann wird, erzieht ihn jetzt Graf Gondrecour mit Drill und Pistolen, mit Liegestütz und Wasserkur. Aber er ist doch noch ein Kind. Kind oder nicht, für den er regiert, zählt nur Pflicht, wen Gott aus erwählt, Herr zu sein. Dem darf man seine Schwäche nicht verzeihen. Du wirst Soldat, wer zum Herrschen bestimmt ist, darf kein Mutterkind sein. Bitte. Nein. Die Wünsche der Kaiserin sind irrelevant und sie richten sich weiterhin nach meinen Anweisungen.